Suenan en Colombia las campanas de la paz. Die Friedensglocken läuten in Kolumbien. Wir wollen keinen Krieg mehr, weder in Kolumbien noch irgendwo anders auf der Welt. Stolz verkündete Präsident Juan Manuel Santos vor der UN-Vollversammlung das, woran niemand zu Recht geglaubt hatte. Den Schlussstrich unter 52 Jahre bewaffnete Auseinandersetzung mit den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, den FARC. Ein Abkommen mit Signalwirkung? Zum ersten Mal in der Geschichte der Lösung bewaffneter Konflikte verständigen sich eine illegale bewaffnete Gruppierung und eine Regierung ohne Druck von außen darauf, sich einer Übergangsjustiz zu stellen. Entführungen, Morde, willkürliche Enteignungen, die Verbrechen der Guerilla, aber auch von Sicherheitskräften der Regierung, sollen im Rahmen einer Sondergerichtsbarkeit geahndet werden. Im Gegenzug für lückenlose Aufklärung, Wiedergutmachung und das Versprechen, nie wieder solche Taten zu begehen, wird die Maximalstrafe auf 5 bis 8 Jahre Gefängnis reduziert. Im Mittelpunkt stehen die Opfer. Sie, vor allem die Millionen Binnenflüchtlinge und Enteigneten, sollen auch über eine umfassende Landreform entschädigt werden. Israel gehört zu den Glücklichen, die bereits für Enteignung kompensiert wurden. Ich verzeihe den Tätern und würde sie umarmen, damit sie sich wieder in die Gesellschaft eingliedern. Jeder sollte die Chance bekommen, sich zu ändern. Das war doch ein Konflikt, bei dem sich vor allem Paramilitärs und Guerilla, arme Leute, auf beiden Seiten gegenüberstanden. Arme Kämpfer, die auf Seiten der Paramilitärs von reichen Großgrundbesitzern und durch Drogenhandel finanziert und vom Militär teilweise unterstützt wurden. Die Guerilla indes finanzierte sich maßgeblich durch Entführungen und Drogen. Jetzt wollen die FARC laut Abkommen für den Anbau alternativer Produkte eintreten. Auch beim Räumen der Landminen wollen sie aktiv mitwirken. Ihren Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit werden sie statt mit der Waffe künftig an den Urnen fortsetzen, mit der Garantie von 5 Senatoren und 5 Abgeordnetensitzen für die kommenden beiden Legislaturperioden ist ihnen im Friedensvertrag eine politische Stimme garantiert. Zunächst freilich müssen sich die ca. 8000 FARC-Kämpfer in 22 speziellen Zonen zusammenfinden, von wo sie die Resozialisierung beginnen. Binnen 6 Monaten sollen sie ihre Waffen unter internationaler Kontrolle abgeben. 3 Denkmäler, eines vor der UNO in New York, eines in Havanna und in Kolumbien, sollen damit errichtet werden. Die UNO hat bereits die Entsendung von 450 Beobachtern beschlossen. In der Bevölkerung bleibt die Skepsis dennoch groß. Sie darf kommenden Sonntag über den Vertrag abstimmen. Ausverkauf des Landes an die Guerilla, Straffreiheit für schlimmste Verbrechen. Mit solchen Slogans und Behauptungen ziehen Gegner wie der frühere Präsident Álvaro Uribe durchs Land mit zum Teil erstaunlichem Erfolg. Nach mehr als 220.000 Toten gibt es für Luis Guillermo, den Generalsekretär der Internationalen Menschenrechtsliga, jedoch keine Alternative. 8.300.000 Opfer zählt Kolumbien offiziell in diesem Konflikt seit Januar 1985. Wenn der Krieg nicht endet, wird es weitere Opfer geben. Der Krieg muss enden. Diejenigen, die für ein Nein beim Referendum werben, frage ich, ob sie ihre Kinder in den Krieg schicken wollen. Ohnehin ist mit dem 2.000 bis 3.000 Kämpfer zählenden ELN, dem Nationalen Befreiungsheer, noch eine andere Guerillagruppe aktiv. Es gilt also noch einige Hürden zu nehmen, vor allem nur mit Vergebung und Versöhnung können wir ein neues Kolumbien aufbauen. Alles andere hieße weiter dem Hass und der Rache Raum geben. Bringt es Luis Augusto Castro, der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kolumbiens, auf den Punkt.